voll, ich mag hier sehr hier raus. Kanis aus Graz, der Shit ist eine Nummer zu groß für euch. Das ist Kanis 2008, FTF. Schon Baby, mach der Champagner auf. Ich spendiere eine Runde für das ganze Haus. Freunde, hebt das Glas und lasst uns anstoßen. Denn das hier ist der Anfang von etwas ganz Großem. Kein Witz, nein, und keine Mätzchen. Ich lass mich feiern, so wie damals mit 16. Das hier ist nichts für Kids, so wie ein Lapdance. Scheiß auf David, ich kick it like Redman. Das ist der neue Süden, das hier sind neue Zeiten. Ich spann den Schirm auf, es regnet jetzt Euroscheine. Hab ich's nicht gesagt, das Leben trennt sich Brot vom Weizen. Woran liegt es sonst, dass mich deine Freundin fällt. Erwarte nicht, dass ich Reue zeige. Mann, du bist arschgefickt, wenn ich dein Tor verreitet. An einer Stelle würde ich heute im Gebäude bleiben. Denn draußen rennt ein Psychopath rum mit einem neuen Eisen. Auf Kämpfe nachzuahmen. Nimm es in den Spiegel schauen und dreimal meinen Namen sagen. Ans Mike gehen, fronten und auf dicke Hose machen. Und dann abends vor lauter Angst in die Wohnung kacken. Kein Wunder, dass du Biersch keine Freunde findest. Scheiß auf Gangster, versuch's mal mit einem neuen Image. Ja, Kumpel, ich bewundere dein Outfit. Du bist echt genauso dumm, wie du aussiehst. Und viel zu hässlich, um dich herzuzeigen. Du und deine Story, ihr seid echt herzreißend. Ich kann deine Geschichten nicht glauben, ich Schrott. Kannst du höchstens an Walt Disney verkaufen. Das ist schwer zu verdauen, das ist eine harte Nuss. Mit jedem neuen Track wächst mein Radius. Ich geb deinem Namen Flow, jetzt den neuen Schuss. Und bin schneller weg als bei einer Fahrerflucht.